hast heut gute Laune, wie man sieht. Ich bin gut drauf und trinke einen mit. Kommt, lasst uns alle fröhlich sein. Jeder hier hat Gründe zu feiern. Du hast ein schönes Mädchen auf dem Schoß. Ich lach sie an, dann ist die Stimmung groß. Wir trinken auf den schönen Tag. Glück macht lustig und alles ruft Resi. Sing! Resi, bring Bier! Die Gläser sind leer. Heute wollen wir nicht nach Hause, denn wir haben Durst. Resi, bring Bier! Wir bleiben noch hier. Alle lassen wir den Zug am Bahnhof stehen. Halt, halt! Wollen wir morgen früh nach Hause gehen? Komm, komm! Schönes Mädchen, tanz mit mir.